Die US-amerikanischen und südkoreanischen Marineinfanterietruppen führen ab Ende September um Inseln Paengnyong und Yeonpyeong im höchst gefährlichen Gebiet auf dem koreanischen Westmeer die Kriegsübungen für den Überfall auf Norden durch. Gleich nach ihrer Ankunft in Südkorea formierten die Truppenkontingente der 3. mobilen Marineinfanterie der US-Armee zusammen mit der 6. südkoreanischen Marineinfanteriebrigade einen Truppenverband und beschäftigen sich mit der Kriegsübungen wie den taktischen Übungen und Flugzeugverlenkungsübungen gezielt auf die DVRK. Die 3. mobile Marineinfanterie der USA in Okinawa in Japan ist eine Angriffsstreitmacht, die nach dem Operationsplan 5027 einem Kriegsszenarium für den Überfall auf Nordkorea im Notfall auf der Koreanischen Halbinsel allererst eingesetzt werden soll.